dem Mädel, das ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Kleine Möwe, wenn der Südwind weht, dann erwacht das große Heimweh auch in mir. Meine Wünsche, meine Träume send ich übers weite Meer zu ihr. Heimatland, Heimatland, nichts ist doch wie du so schön. Einmal nur möchte ich dich wiedersehen. Kleine Möwe, flieg nach Helgoland, bring dem Mädel, das ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach ihm.